1. Paulus, ein Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, schreibt diesen Brief im Einklang mit dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, dieser Frömmigkeit führt. 2. Dies Botschaft grundet sich auf die Hoffnung auf das ewige Leben, welches der Wahrhaftige Gott bereits vor ewigen Zeiten versprochen hat. 3. Zu der von im bestimmten Zeit hat sein Wort durch die Verkündigung offenbart. Mit der ICH Gemis DEM Auftrag Gottes, Unseers Retters, Betraut Word. For ICH Grus Titus, mein Retch Messages kind im Gemeinsamen Globen, und Wunsch im Nade und Frieden von Gott, DEM Vater, und Christus Jesus, Unseer im Erloser. 5. ICH Habe Dich in Kretas Urukjelassen, damit du die noch ausstehenden und Angelegenheiten ordnest und in Jeder Stadtal Test einsetzt. So YICH is DIR Angewiesen Habe. 6. Ein Altester muss ein untadeliges Leben führen, no einmal verheiratet sein und glaubig keine haben, denn in man weder Ausschweifung noch angehorsam vorwerfen kann. 7. Da ein Aufseher als Verwalter Gottes fungiert, muss unbescholten sein, er darf weder eigenmachtig noch jarzornig sein, kein Trinker, kein gewalttätiger Mensch und nicht habgierig. 8. Stattdessen soll er gastfreundlich sein, das gut leiben, besonnen, gerecht und heilig leben soe ein ausgeprägt Selbstbeherrschung zeigen. 9. Er muss fest in der zuverlässigen Lehr festhalten, damit er in der Lage ist, and er mit der gesunden Lehr zu ermutigen und jen zu widerlegen, die er widersprechen. 10. Es gibt nämlich viel angehorsam, die mit lehren reden die Menschen torschen, insbesondere unter jenen, die auf der Einhaltung der Beschneidung bestehen. 11. Diesen Luten muss man Einhalt gebieten, die sie ganz Familien zu storen, indem sie aus unerlicher Gewinnsucht dinge lehren, die sich nicht gehören. 12. Sogar eine ihrer eigenen Propheten hat gesagt, dass die Kreatur von Nature aus Lugner, Bosartig Tier und Fallbort Sion. 13. Dieses Urteil ist zu treffen, deshalb musst du sie streng zurechtweisen, damit sie zu einem gesunden und festen Glauben zurückfinden. 14. Sie sollen sich nicht länger mit jüdischen Legenden oder den Geboten von Menschen beschäftigen, welch sich von der Wahrheit abgewendet haben. 15. Für die Reinen ist als Rein, für die Unreinen und Ungläubigen hingegen ist nicht Rein, die sowohl erdenken als auch gewissen korrumpiert sind. 16. Sie behaupten zwar, Gott zu kennen, doch durch ihre Taten verleugnen sie sind abscheulich, ungehorsam und vergeht Gut Tat unbrauchbar.